Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 19.5.5.95. Wenn man in einer Straße wohnt und über die Jahre die Geschichte jedes Hauses kennt und sich sogar noch an Menschen erinnert, die längst weggezogen sind, dann wird es Zeit, selber wegzuziehen. Beim Web, wo ich seit Jahren immer gleiche Wege gehe, jeden Stein kenne, jeden Seitenaufbau, ist das Wegziehen schwieriger. Da fällt es mir zum Beispiel auf, dass die L-förmige Anzeige, die sich oben und rechts um die meistbesuchten deutschen Zeitungsseiten rankt, von Audi auf Tchibo oder von BMW auf Commerzbank wechselt. Nichts gegen eine florierende Werbeindustrie, aber wen interessiert das? Eben, es interessiert überhaupt nicht, aber es fällt mir auf. Jede kleine Änderung fällt mir auf, aber ich kann nicht wegziehen aus dieser Sackgasse, die mich von innen aushöhlt, weil sie mich so anödet. Ich suchte also für meine Surf-Software Firefox nach einem Plugin, das mir das Web in Schwarz-Weiß darstellt. Gibt es aber nicht. Ein Web, das mir die flimmernden Flash-Werbefilme einfriert, damit ich nicht immer hingucken muss. Gibt es nicht. Es gibt aber Adblock, kostenlos, einen Werbeblocker. Klingt wahnsinnig unsexy, ist aber durchaus sexy, wie Adblock sich in die Webseiten einfrisst und eine L- und Bannerwerbung nach der anderen herausnagt. Bei der Bild-Zeitung, wo sich gerade eben noch das Gelb der gelbe Seitenwerbung von oben über die halbe Seite schob, so dass ich nichts mehr über Pochers Ex-Freundin lesen konnte, tut sich jetzt gar nichts mehr. Adblock killt auf Bild.de 221 Elemente, auf Spiegel.de 122, auf Zeit.de 80. Großartig, diese auf ihren Inhalt reduzierten, skelettierten Webseiten. Kunst in meiner Straße, durchaus sexy. Wirkt übrigens nicht gegen eine neue Pest, die Werbeleisten bei Deutschlands größten E-Mail-Providern Web.de und GMX. Die haben das als Navigator getarnte Ungetüm so tief in den Code der Seiten eingebacken, dass hier nur Grease Monkey hilft, das Schleimäffchen. Grease Monkey schleimt sich so tief in HTML ein, dass diese Leisten verschwinden. Vielleicht bleibe ich doch noch eine Weile hier wohnen, in meiner Straße, in meinem Web. Digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. File closed.